Es ist lange her, doch bis heute zieht sich ein roter Faden durch die Geschichte. Seitdem ihr Stammesgott sie erwählt hat, ist eine Vernichtung aller nordischen Zivilisationen zu beobachten. Ihr Auftrag ist das Auslöschen der Indogermanen und der Vertrag von Versailles ist eines der vielen Hinweise, die darauf deuten. Sie streben nicht danach zu schaffen, sondern danach zu zerstören. Der Vertrag von Versailles trotz vielen geschichtlichen Versionen zeigt uns allen etwas auf, und zwar Vernichtung von Nationen. Die Elite dieser Welt versteht's verdeckt, doch ihr Einfluss wächst durch Macht, die im Geld von jedem steckt. Die sich Regeln widersetzt, weil sie die Wirtschaft kontrollieren, der Politik diktieren, weil sonst die Banken kollidieren. Und genau das ist gewollt, nicht nur in feindlichen Gebieten. Weiße Länder wurden geknebelt, still und heimlich von Eliten. Deutschland war die Speerspitze Europas, darum ließen sie es bluten, bis es wehrlos fiel ins Koma. Sie wollen nicht erobern, durch die Gelder kannst du sehen, wie Kulturen sie vernichten, damit sie selber sich erhöhen. Eine Schuldenlast so stark, dass man sie niemals zahlen konnte. Die Weimarer Republik brach zusammen an allen Fronten. Inflation durch fehlende Arbeit wurde es zum Land der Räuber, denn ein Stück Brot war nun so teuer wie zuvor noch ganze Häuser. Ersparnisse fielen weg, Armut führte zur Revolte. Dass die Sieger Deutschland töten, war zu spüren nun im Volke. Sie hielten uns am Boden und erhoben das, was schlecht. Ihr fehlendes Erbarmen brannte sich in das Gedächtnis. Der Vertrag von Versailles, ein alter Plan hat sich erfüllt. Ein roter Faden gesponnen aus Qualen, der die Wahrheit klar verhüllt. Die Vernichtung aller Deutschen ist das, was als nächstes folgt. Erforsche die Geschichte, sie sind das auserwählte Volk. In Trümmern liegst du da, du Land der freien Menschen. Wenn der Tag verdunkelt ist, werden wir um die Befreiung kämpfen. Heute füttern sie euch mit, weil satte Menschen sich nicht wehren. Doch der Hass auf unsere Art ist leider nach wie vor am Zehren. Man muss sagen, 1918 war der Krieg noch nicht zu Ende. Ein Krieg gegen ein Volk, wo der Besiegte nicht mehr kämpfte. Die Kohle wurde knapp und so froren wir im Winter. Das war die letzte Zeit für viele notleidende Kinder. Nach dem mörderischen Kriegsgang kam der Tod noch immer wieder. Der griff in seinen Beutel zu, sein Notgroschen ging tiefer. Durch Massenlieferung von all den Rohstoffen zum Sieger fehlte Strom für die Betriebe, die nun Güter nicht mehr liefen. Man besetzte deutsche Zonen mit geladenen Gewehren. Durch fehlendes Militär konnte die Heimat sich nicht wehren. Die Arbeiter, die streiken und auf die Erlösung hoffen, werden regelmäßig Opfer von französischen Geschossen. Und auch 7 Millionen Deutsche in den gestohlenen Gebieten mussten sterben oder leiden, wenn sie die Orte nicht verließen. Es war der Zorn, der in den Menschen aufbraust, die eine Ideologie schuf, die die Nation mit Händen aufbaut. Der Vertrag von Versailles, ein alter Plan, hat sich erfüllt. Ein roter Faden gesponnen aus Qualen, der die Wahrheit klar verhüllt. Die Vernichtung aller Deutschen ist das, was als nächstes folgt. Erforsche die Geschichte, sie sind das auserwählte Volk. In Trümmern liegst du da, du Land der freien Menschen. Wenn der Tag verdunkelt ist, werden wir um die Befreiung kämpfen. Heute füttern sie euch mit, weil satte Menschen sich nicht wehren. Doch der Hass auf unsere Art ist leider nach wie vor am Zehren. Der Vertrag von Versailles, so unterdrückend er auch war, wurde letztlich nur durch den Aufstieg einer völkischen Bewegung in Deutschland gestoppt. Und unsere Gegner lernten. Ein schneller Zerstörungsprozess treibt das Volk auf die Barrikaden. Einzig und allein deshalb wird unser Volk heute still und leise vernichtet. Es liegt an dir, es zu erkennen.